Märkische Heide, märkischer Sand, Sinn des Märkers Freude, Sinn sein Heimatland. Sinn des Märkers Freude, Sinn sein Heimatland. Steig hoch, du roter Adler, hoch über Sumpf und Sand, hoch über dunkle Kiefernwälder, heil dir dein Brandenburger Land. Hoch über dunkle Kiefernwälder, heil dir dein Brandenburger Land.